der Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, boy. Boy. Das war der Tanz in jenem Oktober, was für ein Tanz, der jedem ins Blut schoss. Gott, geiler Tanz, dass die Hintern vibrierten, Himmel und Erde, Stein und Bein. Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, boy. Lambada, Lambada, Lambada, boy. Oi. Das war die Story von diesen Dieben, dann Dieben gewagten, Tanz einfach wagten, trotz des Verbots vom allmächtigen Vater, der auf sie einschlug, mitten. In Wahrheit der Liebesgebarken tanzte ins Blut schießt, trotz des Verbots vom allmächtigen Vater, Lände an Lände, Bauch an Bauch. Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, wo Lambada, Lambada, Lambada, Lambada, das war der Tanz in jenem November, bei allen Wagen, den Tanz, der ins Blut schießt, schließlich auch der allmächtige Vaterland. Was für ein Tanz in jenem Paris-Gebarte tanzt der ins Blutschoss. Gott, geiler Tanz, das die Hintern vibrierten, Himmel und Erde, Stein und Bein. Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, wohin? Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, wohin? Wohin? Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada, wohin, wohin, wohin? Lambada, Lambada, Wahnsinn, Wahnsinn, Lambada.